Wir schreiben den 23. April 2016. 1000 Feierwütige versammeln sich zum letzten kollektiven Tanz- und Rauschfest. Im Mirage-Wald, schweißgebadet, kämpfen sie unermüdlich gegen brutale Bässe und Herzversagen. Sie wissen, es ist Zeit, noch einmal durch den Keller fliegen. Beste Leben, geiles Leben. Are you horse now? I said, I'm not a snake. Richtig drin. You.